если ты чувствуешь, не хватает силы, wenn du spürst, dass du keine Kraft Писание hast, говорит, уповай не на себя, dann sagt die Schrift, vertrau nicht auf dich selbst, а на благодать, sondern auf die Gnade. В моем Святом Духе есть много силы. In meinem Heiligen Geist gibt es genügend Kraft. Если ты на нее будешь уповать, она тебе даст wenn, милость. Wenn du auf diese vertrauen wirst, gibt sie dir die Gnade. Если ты согрешил, gibt sie dir die Kraft, wenn du gesündigt hast. Уповай не на мудрость свою, что спрячу. Dann vertraue nicht auf deine Weisheit, dass ich etwas verstecken Никому werde, скажу, werde es niemand sagen, sondern hoffe oder vertraue auf die Gnade durch den Fürsprecher des Neuen Testaments. Полноте, in der ganzen Fülle Слово, vertraue auf das Wort, кровь, vertraue auf, die, auf das Blut, Святой, auf den Heiligen Geist, ходатая, auf den neutestamentlichen Fürsprecher. На жертву Иисуса. Auf das Opfer Christi. И если надо, на раны Его. Und wenn es sein muss, auch auf seine Wunden. И тогда в этой благодати ты будешь чувствовать духовно себя всегда хорошо. Und dann wirst du in dieser Gnade dich geistlich immer gut fühlen. И в славу вечную войдешь благословенным чадом. Und wirst in die Herrlichkeit oder in die ewige Herrlichkeit als ein gesegnetes Kind hineingehen. Где нас встретит тот, кто все эти благословенные подарки для нас, жителей земли, принес и подарил. In der Herrlichkeit, wo uns der erwarten wird, der uns in unserem Leben all diese Gnaden gegeben und als Gabe geschenkt hat. И я думаю, от каждого из нас он сегодня достоин принять нашу молитвенную хвалу и молитвенное поклонение за столь обильные подарки для нашего счастья. Und ich denke, dass er würdig ist von einem jeden von uns die Dankbarkeit zu bekommen für die wunderbaren Gaben und Gnaden, welche wir bekommen haben. Давайте жить и пользоваться этим благословением и быть всегда благодарным Господу. Wollen wir leben und immer diesen Segen nutzen und Gott immer dankbar sein. Аминь. Amen. Склоним колени, wir beugen unsere Knie zum Gebet. Господу.